Katrin, das sieht gar nicht so einfach aus. Schau mal, an dem Terminal steht, dass wir uns zuerst online registrieren müssen. Hier ist sogar der Link zur Webseite. Klar muss man sich vorher anmelden, aber das ist doch kein Problem. Ich bin schon dabei, die kostenlose App herunterzuladen. Dein Smartphone hast du doch auch dabei, oder? Ja, natürlich. Ich habe aber mein Datenvolumen für diesen Monat schon verbraucht. Und meine Internetverbindung ist gerade ziemlich lahm. Heute Morgen habe ich noch die Nachricht bekommen, dass die Internetgeschwindigkeit bald gedrosselt wird. Es sei denn, ich buche zusätzlich zu meinem Tarif ein extra Datenpaket. Du kannst dich aber auch direkt an dem Terminal registrieren. Oder einfach bei der Hotline anrufen. Die Anmeldung ist auch telefonisch möglich. Oder warte mal, ich lese gerade in der Anleitung, dass ich über die App auch zwei Fahrräder gleichzeitig ausleihen kann. Dann brauchst du dir gar keinen eigenen Account einzurichten. Gut, dann lasse ich das jetzt. Und wie bezahlen wir? Ich habe schon meine Kreditkartennummer angegeben. Und wenn ich das richtig verstehe, wird der aktuelle Betrag gleich nach der Rückgabe abgebucht. Haha, dann zahlst du auch für mich mit. Ach, darum musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Für die Neuregistrierung habe ich gerade 5 Euro Fahrtguthaben bekommen. Und das nenne ich mal Service. Katrin, wir sollten jetzt langsam los. Ja, du hast recht. Ich muss nur noch den QR-Code mit der App scannen und dann haben wir endlich die Räder. Das Gabelschloss müsste nun automatisch öffnen. Oh, siehst du, da leuchtet schon das grüne Kontrolllämpchen. Du kannst dein Fahrrad jetzt aus dem Dock rausnehmen. Wow, das ist wirklich unkompliziert. Ja, aber das andere ist mit einem Zahlenschloss abgeschlossen. Da brauche ich doch den Code. Aha, und wie kommst du an den Code dran? Ich habe gerade eine SMS bekommen und da steht auch der Code. 7181. Und jetzt ist es auf. Katrin, noch eine Sache. Was machen wir eigentlich mit den Rädern, wenn wir an der Uni sind? Da gibt es sicher eine Station, an der wir die Räder zurückgeben können. Ich denke, das sollte ganz einfach gehen. Das Fahrrad einfach ins Dock schieben und die Rückgabe über die App bestätigen. Oder wir machen nachher noch eine kleine Stadttour und geben die Räder erst wieder am Bahnhof zurück. Okay, das können wir dann auch später noch entscheiden. Los geht's. Wir müssen hier links.